Gabelbissen. So kocht Österreich. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur Folge 142 des Gabelbissen Podcast. Ja, in der heutigen Folge, wie man es hören kann, gibt es wieder einen Gruß aus der Küche für euch. Wobei, ich würde jetzt nicht sagen, zwingend ein Gruß aus der Küche. Es gibt auch eine Danksagung aus der Küche, mit der möchte ich gleich einmal anfangen. Und zwar möchte ich mich ganz herzlich bei Gabi und Peter für das Rezept der heutigen Folge bedanken. Die beiden haben mir das vor geraumer Zeit schon verraten. Ich habe es auch schon einmal gekocht und war damals sehr angetan davon, weil es schnell geht und weil es gut schmeckt. Ja, und auch noch weil es was Fischiges ist. Und, was auch schön ist, ein Fisch aus heimischen Gewässern. Also in der Regel ist es ein Fisch, den man bei unseren Gewässern trifft. Ja, jetzt wisst ihr natürlich nicht, um was es geht. Ich verrate es euch. Und zwar mache ich heute eine Räucherforellen-Gurkenpasta. Geht wunderbar schnell und ihr werdet gleich sehen, das erfordert auch nicht wirklich viele Handgriffe. Was benötigen wir für diese Pasta? Ich würde sagen, für 4 Personen brauchen wir 2 Schalotten. Da würde ich persönlich Bananenschalotte empfehlen. Wenn sie die nichts bekommt, auch Kardemie, ihr könnt normale Schalotten nehmen. Wer Schalotten nicht mag, kann ersatzweise auch vielleicht einen roten Zwiebel nehmen. Aber Gemüsezwiebel, also der gelbe oder der weiße, das geht auch. Also das ist dann eurem persönlichen Geschmack überlassen. Ich persönlich bin halt ein großer Fan von Schalotten. Weiters benötigen wir eine Salatgurke, also die chinesische Salatgurke, diese längliche, die klassische, die man im Supermarkt bekommt. Circa 200 Gramm bis 250 Gramm Räucherforelle. Am besten ohne Haut, weil mit Haut wollen wir die nicht haben und kochen. Also schaut, dass ihr da eine ohne Haut bekommt. Und wir benötigen noch 300 bis 400 Milliliter Schlagobers. Und wer jetzt sagt, na Schlagobers, das ist mir aber doch um eindeutiges zu fettig, auch kein Problem. Da könnt ihr gerne so ein pflanzliches Ersatzprodukt verwenden. Ich will jetzt keine Werbung machen, oder wer zum Beispiel Rama Creme Fin. Ein Produkt, das ihr da kaufen könntet. Gibt aber auch bei den diversen Discountern Eigenmarken, die den gleichen Zweck erfüllen. Und dann benötigen wir noch etwas Butter oder Margarine. Da überlasse ich es dann euch, was ihr machen wollt. Ich persönlich bin ja jemand, der durchaus gerne auch zur Margarine greift. Man, klar, man darf sich geschmacklich jetzt nicht das erwarten, was ein Butter bringt, Logo, aber ich finde, Margarine ist jetzt nichts Verwerfliches, wie es von manchen durchaus doch immer wieder mal dargestellt wird. Zur Zubereitung. Im ersten Schritt müssen wir mal unsere Schalottenzwiebel schön klein würfelig schneiden. Das geht ja bei der Schalotte schön und der Vorteil ist auch, wenn man die verwendet, da gibt es dann keine Tränen, weil die hat meines Wissens nach nicht die Menge an ätherischen Ölen wie normale Gemüsezwiebel. Bei der kennen wir ja, da kann es gern passieren, dass wenn man jetzt nicht ein allzu scharfes Messer hat, dass da die Tränen kommen. Und dann erhitzen wir mal unsere Pfanne, so wie ich es jetzt gerade mache, und warte, bis die Margarine, ich nehme in dem Fall Margarine, schmilzt. In der Zwischenzeit packe ich schon mal meine Forellenfilets aus. Räucherforelle, wie gesagt. Und da finde ich es einfach toll, dass man da was hat mit heimischem Fisch. Weil, ja, ist in der Regel gescheiter, wenn man das nimmt, was man lokal bekommen kann. Allein schon von der CO2-Bilanz. Aber auch die Süßwasserfische sind zum Beispiel jetzt nicht so mit Schwermetallen belastet, wie es Meeresfische sind. Ich meine, wenn man jetzt nicht tagtäglich Meeresfische isst, glaube ich, ist auch egal. Die Forellenfilets, die schneiden wir in so grobe Stücke, sage ich jetzt einmal. Das müsst ihr jetzt nicht allzu klein schneiden. Das, wenn es dann in die Soße geht, zerfällt das dann eh. Also da wirklich reicht es, wenn ihr grobe Stücke schneidet. Und man, pardon, ich muss mal kurz kosten. Wunderbar. Also in grobe Stücke schneiden. Wer jetzt nicht so der große Fan von Forelle ist, kann natürlich das Rezept auch mit einem anderen Fisch machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch super mit Lachs funktioniert. Aber ich persönlich bin großer Forellenfan, von daher war es klar, dass ich das Ganze auch wieder mit Forelle machen werde. So, und die zweiten Filets auch schön grob schneiden. Also da müsst ihr wirklich, wie gesagt, euch nichts antun, dass das besonders klein wird. Das muss in dem Fall nicht sein. Kleiner Tipp am Rande, weil das Rezept ja durchaus ein schnelleres ist, setzt das Nudelwasser schon viel früher auf. Zumindest bei meinem Herd ist es so, den ich hier habe, da muss man das sehr früh machen, weil irgendwie der braucht ewig, bis der auf Temperatur kommt. Man ist noch keine Induktion, ist ein klassisches Ceranfeld, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich kann nicht helfen, das Ding hat einfach keine Leistung. So, die Margarine schmilzt schon schön. Dann kommen wir zur Gurke. Bei der Gurke überlasse ich es jetzt euch. Also da könnt ihr die Gurke schälen oder nicht. Besser vertragen, zumindest bei mir ist es so, ist es, wenn ich die Gurke schäle. Müsst ihr aber, wie gesagt, nicht zwingend machen. Wenn ihr eine Feldgurke zum Beispiel verwendet, was man sicher auch machen kann bei dem Rezept, die würde ich auf alle Fälle schälen, weil die ja so ein bisschen eine stacheligere Schale hat als jetzt die normale klassische Salatgurke. Gurke lässt sich ja wunderbar schön schälen, da ist man mit dem Sparschäler, geht man da sehr flott drüber und hoppala, ist da relativ schnell dann fertig. Die Spitzen muss man jetzt nicht mitschälen, weil die schneiden wir dann sowieso weg, weil die meistens immer ein bisschen bitter sind und das wollen wir ja dann nicht unbedingt haben. So, das geht dann ruckzuck. Ihr müsst es ja jetzt hundertprozentig genau schälen, also das muss dann nicht so ganz weiß sein, wenn ein bisschen was von der Schale oben ist, sage ich, stört das auch nicht unbedingt. Und natürlich in der Schale, was ich weiß, wäre bei der Gurke wieder das Wertvollste, also die ganzen Vitamine und so. Aber gut, wenn man so wie ich ein Problem damit hat und das nicht so gut verträgt, dann denke ich, ist das auch nicht ein Malheur, wenn man das einmal schält. Ja, sobald dann die Gurke geschält ist, Moment, schauen wir mal zur Pfanne. Das ist schon geschmolzen, darum gebe ich mal die Schalotten rein. Dann geben wir die Schalotten eben in unsere Pfanne und bei niedriger Temperatur tun wir die mal schön, schön glasig dünsten. Zurück zur Gurke. Die Gurke wird einmal zunächst der Länge nach halbiert. Zack, Messer rein, das geht ja auch super schnell, Gurken sind ja so weich. Und dann entkernen wir die Gurke. Das geht auch super einfach, dazu braucht ihr eigentlich nur einen Kaffeelöffel. Und dann sieht man eh die Kerne. Und dann nimmt man am besten irgendwas, was kein Problem ist wegen dem Wasser, weil die Gurke hält ja sehr viel Wasseranteil. Dann setzt man in der Mitte an beim Kerngehäuse und kratzt das einfach raus. Einfach von der Mitte aus Richtung dem Auffanggefäß kratzen und das war's schon. Geht ganz, ganz schnell. Wer möchte, kann es auch drinnen lassen. Ich persönlich bin dann ehrlich gesagt nicht so der große Kernfan, darum gebe ich das immer gerne raus. So, erledigt. Okay. Schon ist die Gurke entkernt und jetzt haben wir zwei Gurkenhälften. So, die Gurkenhälfte halbieren wir dann noch einmal der Länge nach und schneiden dann so kleinere Würfel, mittelgroß bis klein sind die dann. Wer möchte, kann es auch ganz klein machen, muss aber jetzt nicht zwingend sein. So, das Schöne am Gurken, das ist mir so gefällt, wenn man die verarbeitet, die schneiden sich ja so schön und so schnell. So, das hätten wir geschnitten. Wenn die Stücke dann zu groß sind, wieder habe ich ein paar jetzt dabei, die mir zu groß sind, kann man die ja noch einmal ein bisschen kleiner schneiden. Allzu groß, wie gesagt, würde ich sie nicht lassen. Gut, und dann verfahren wir mit der zweiten Gurkenhälfte auch nochmal so. Also einmal noch der Länge nach halbieren und dann Stücke schneiden. Zack, zack, das geht richtig schnell. Ich persönlich bin ja großer Fan von Salatgurken im Warmen. Konnte mir das früher nicht vorstellen, habe ich irgendwann mal ein Rezept ausprobiert und habe gemerkt, es schmeckt eigentlich total gut. Zum Beispiel beim klassischen gesiederten Rind gibt es ja auch eine Rahmgurke als Beilage und da verwendet man auch eben so die klassische Salatgurke dazu und macht die warm und ja, kocht dann damit. Hab mich am Anfang sehr skeptisch gestimmt und dann habe ich es irgendwann mal probiert und gemerkt, hey, das schmeckt eigentlich gut. Dann kam auch noch dieses Rezept dazu und ja, ich war schwer begeistert davon. Also seit dem Zeitpunkt bin ich großer Fan von so warmen, guten Gerichten. Ja, die Zwiebel dünstet da schon schön glasig, das gefällt mir. Jetzt gebe ich dann schon mal die Gurkenstücke dazu. Hopp. Die werden natürlich jetzt ein bisschen Wasser lassen. Darum habe ich auch am Anfang nur so in etwa Angaben gemacht, was ihr beim Schlagobers und so weiter verwenden könnt. Weil abhängig von der Gurke muss man mal mehr, mal weniger zugießen. Also zugeben vor dem Schlagobers oder halt dem pflanzlichen Ersatzprodukt. So, da sehe ich, sind ein paar Stücke zu groß. Die fische ich mal lieber noch einmal raus. Und schneiden wir es noch einmal kleiner einmal. Zack, zack. Mittlerweile kocht auch mein Nudelwasser. Sehr gut. Salz habe ich schon übrigens zu Beginn reingegeben. Weil die Mengen Salz, die wir dem da hinzufügen, dem Nudelwasser, wirken sich nicht wirklich auf die Erwärmzeit des Ganzen aus. Ich habe das mal probiert, ich habe es ohne Salz zu kochen gebracht und hat genauso lange gedauert, wie wenn ich schon von Anfang an Salz reingegeben habe. Da müsste man schon wesentlich mehr reingeben, dass das Salz das Ganze verlangsamt, den Vorgang. So. Und jetzt ist das Problem, was ich immer habe, Entschuldigung, wenn ich Spaghetti koche, die richtige Menge zu wählen. Wenn ihr Spaghetti in den Topf reingebt, macht es so, nehmt es in die Hand und dann in beide Hände, dann verdreht sie das Ganze so und lasst es reinfallen, dass die so schön im Topf auffächern. So, da muss ich noch ein bisschen was dazugeben. Hopp, perfekt. Dann wartet man ein bisschen, bis der untere Teil schon leicht weich wird und rührt einmal um, damit die Spaghetti dann beim Kochen, vorsichtig umrühren übrigens, damit die Spaghetti beim Kochen dann nicht zu stark aneinander kleben. Das wollen wir natürlich auch nicht haben. Und Deckel drauf, fertig. Die Nudeln können wir weiter kochen. Dann rühren wir dann mal um bei unseren Zwiebeln und den Gurken. Da sieht man schon schön, wie die Gurken jetzt das Wasser lassen. Das lassen wir es noch ein bisschen weiter schmoren. Dann gehen wir weiter zu den Nudeln. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut. Gurken schmoren da schön vor sich hin. Das riecht schon gut. Ich finde, dieser Gurkengeruch ist schon was Herrliches. Schade, dass man bei Podcasts nicht irgendwie auch schon Geruch mit übertragen kann, aber wer weiß, was uns die Zukunft dann noch so alles bringen mag. Okay, jetzt gebe ich den Fisch mal dazu. Und rein damit. Gut. Und umrühren. Perfekt. So, was ich eingangs noch vergessen habe zu erwähnen, wir geben auch noch ein paar Kräuter dazu. Und ich finde, was passt ideal zu Fisch? Genau, Dille. Ob Lachs, ob Forelle, ich finde, Dille ist etwas, was immer wunderbar zu Fisch passt. Und da bei Dille bitte immer entweder tiefgekühlt oder frisch nehmen. Man kann die auch getrocknet kaufen, aber Dille ist eindeutig kein Gewürz, meiner Meinung nach, dass man in getrockneter Form kauft. Die lebt davon, dass die Flüssigkeit drinnen hat. Das ist so wie Basilikum. Das in getrockneter Form schmeckt das meines Erachtens wie Gras. Ich habe das auch mal mit Schnittlauch probiert. ist auch nicht ideal. So, die Nudeln habe ich jetzt auch mal wieder umgerührt, damit die eben nicht zu sehr aneinander kleben. So, meinen Fisch auch noch mal ein bisschen die Pfanne durchmischen. Dann hole ich schon meine Tiefkühlkräuter. Und da sollte ich auch wo eine Dille haben, und da ist sie auch schon. Und die geben wir dazu. Salzen und pfeffern müsst ihr das Ganze nicht zwingend, meiner Meinung nach, weil die Räucherforelle schon durchaus wohl gesalzen ist. Wenn es noch immer zu wenig ist, natürlich, klar, salzt das bitte. Aber ist meines Erachtens jetzt nicht zwingend erforderlich. So, jetzt habe ich die Dille dazugegeben und jetzt verströmt diese Mischung aus der warmen Räucherforelle mit dem Dillgeruch. Herrlich, herrlich, herrlich. Natürlich, der Vorteil an der tiefgekühlten Dille ist, man muss sie nicht hacken, was einem auch natürlich einen Geschwindigkeitsvorteil bringt. Ah, sehr gut. Schön verrühren, schön verteilen. Also wie gesagt, bei gewissen Kräutern wirklich da auf frisch oder auf tiefgekühlt zurückgreifen, weil das schmeckt wesentlich besser. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man solche Kräuter auch getrocknet verkauft. Weil eigentlich sollten Leute, die sich mit Kräuter beschäftigen, also wie diese Firmen eben, die das machen, ja wissen, dass das getrocknet nicht so schmeckt. So. Okay. Schön die Dille nochmal verteilen. Pfanne ein bisschen schwenken. Jetzt hat das Ganze schon schön Temperatur. Und da gebe ich jetzt eben das pflanzliche Ersatzprodukt eines österreichischen Discounters dazu. Zunächst einmal 250 Milliliter. Und dann einmal verrühren. So. Gut. Da gebe ich noch ein bisschen was dazu. Also bei 300 Milliliter sind wir hier wirklich ideal dabei. 250 ist vielleicht eine Spur zu wenig. Und jetzt muss man das Ganze im Endeffekt nur mehr kurz aufkochen lassen und that's it. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon servieren. Spaghetti brauchen bei mir aber noch ein bisschen. So, schön verteilen. Dann warte ich, bis er mal aufkocht, und dann schaue ich mal, ob ich noch was abschmecken muss oder nicht. So, schauen wir mal. Schön fein im Geschmack, schön dillig. Ein bisschen Salz will ich noch dazugeben, aber nicht viel, nur ein bisschen. Und jetzt einmal kurz aufkochen lassen, und dann ist das Gericht auch schon fertig. Also ihr seht, ein wunderbar schnelles Gericht, man braucht nicht viel Zeit dazu, es dauert fast länger, dass die Spaghetti gar sind, als dass man dieses Gericht mehr oder weniger gekocht hat. Für Fischfans, Topgericht, einfach, schnell, was will man mehr. Ja, sollte es von eurer Seite aus Fragen zu dem Gericht geben, dann, ihr wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt, einfach Fragen stellen. Die genauen Rezeptangaben, wie viel ich verwendet habe für 4 Portionen, die findet ihr wie immer auf gabelbissen.at. Dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch wie immer viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.